Victor Hugo, geboren 1802, gestorben 1885. Die Juden des Mittelalters waren sehr gehasst, aber sie waren auch sehr gehässig. Sie waren sehr verachtet, sie waren aber auch sehr verächtlich. Das gottesmörderische Volk war auch ein Volk von Räubern. Trotz der Bemerkungen des Rabbiners Bekai machten sie sich nicht den leisesten Gewissensskrupel daraus, die Nazarener, wie sie die Christen nannten, nach Herzenslust auszuplündern. Was Wunder, dass sie oft die Opfer ihrer eigenen elenden Begehrlichkeit wurden. Aus Literatur und Philosophie ausgewählte Schriften, Deutsch von Friedrich Seibold, 1836. Ludwig Feuerbach, geboren 1804, gestorben 1872. Der Utilismus, der Nutzen, ist das oberste Prinzip des Judentums. Der Glaube an eine besondere göttliche Vorsehung ist der charakteristische Glaube des Judentums. Der Glaube an die Vorsehung ist der Glaube an Wunder. Der Glaube an Wunder aber ist es, wo die Natur nur als ein Objekt der Willkür des Egoismus, der eben die Natur zu willkürlichen Zwecken gebraucht, angeschaut wird. Das Wasser teilt sich in zwei oder ballt sich zusammen wie eine feste Masse. Der Staub verwandelt sich in Läuse, der Stab in eine Schlange, der Fluss in Blut, der Felsen in eine Quelle. An demselben Orte ist zugleich Licht und Finsternis. Die Sonne steht bald stille in ihrem Laufe, bald geht sie zurück. Und alle diese Widernatürlichkeiten geschehen zum Nutzen Israels, lediglich auf Befehl Jehovas, der sich um nichts als Israel kümmert. Nichts ist als die personifizierte Selbstsucht des israelitischen Volkes mit Ausschluss aller anderen Völker, die absolute Intoleranz, das Geheimnis des Monotheismus. Die Griechen betrachteten die Natur mit den theoretischen Sinnen. Sie vernahmen himmlische Musik in dem harmonischen Laufe der Gestirne. Sie sahen aus dem Schaume des allgebärenden Ozeans die Natur in der Gestalt der Venus Anadyomene emporsteigen. Die Israeliten dagegen öffneten der Natur nur die gastrischen Sinne. Nur im Gaumen fanden sie Geschmack an der Natur, nur im Genusse der Manna wurden sie ihres Gottes inne. Der Grieche trieb Humaniora, die freien Künste, die Philosophie, der Israelite erhob sich nicht über das Brotstudium der Theologie. Zwischen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen brotsatt werden und inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. 2. Moses 16, 12. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: So Gott wird mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. 1. Moses 28, 20. Essen ist der feierlichste Akt oder noch die Initiation der jüdischen Religion. Im Essen feiert und erneuert der Israelite den Kreationsakt. Im Essen erklärt der Mensch die Natur für ein an sich nichtiges Ding. Als die 70 Ältesten mit Mose den Berg hinanstiegen, da sahen sie Gott, und da sie Gott geschaut hatten, tranken und aßen sie. 2. Moses 24, 10, 11. Der Anblick des höchsten Wesens beförderte also bei ihnen nur den Appetit zum Essen. Die Juden haben sich in ihrer Eigentümlichkeit bis auf den heutigen Tag erhalten. Ihr Prinzip, ihr Gott ist das praktische Prinzip von der Welt, der Egoismus, und zwar der Egoismus in Form der Religion. Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums, Leipzig 1841, dritte Auflage in sämtliche Werke, 7. Band, Leipzig 1849, Seite 163 und folgende. Professor Friedrich Christoph Schlosser, geboren 1776, gestorben 1861. Marlboro brachte vermittels des Juden Medina, dessen er sich dazu bediente, über Europa das Verderben der neuen Zivilisation, den Handel mit Staatspapieren, durch welche jene jüdische Geldmacht unserer Zeit gegründet ward, die mit den niedrigsten Mitteln alles Hohe bekämpft und in Verbindung mit der rohen bezahlten Gewalt die neuere Menschheit in unauflösliche Fesseln der Selbstsucht schlägt. Medina spekulierte auf Staatspapiere und wurde dadurch der Urheber eines neuen Handels, der Stockjobberei, und der neuen Börse, der Stock Exchange, auf welcher jetzt täglich in allen großen Städten das Schicksal Europas verschachert wird. aus Professor Schlossers Weltgeschichte für das deutsche Volk, erste Auflage, Band 16, Seite 20. Diese Weltgeschichte ist neuerdings von dem jüdischen Professor Theodor Kreizenach im philosemitischen Sinne umgearbeitet worden. Franz Dingelstädt, geboren 1814, gestorben 1881. Sie sind dahin, die vielgeschmähten Tage. Das Blättlein hat schon leise sich gewandt. Der Jude ringt unter unserer ewiger Klage, listig das Heft aus ungeschickter Hand. Emanzipiert, wie ihr es einst verrammelt, dies zähe Volk, die Mode wechselt, ja? Es hat ja längst zu Haufen sich gesammelt und steht als Macht euch gegenüber da. Den Landmann drängt es fort von seinem Sitze, den Krämer scheucht es von dem Markte fort, und halb mit Gold, halb mit Sklavenwitze kauft es den Zeitgeist ab sein Losungswort. Wisst ihr, wie tief sein Zauber schon gedrungen? Schaut um, die ihr von Menschenrechten träumt. Sie reden drein mit metallenen Zungen, wo scheu der Christ verstummt und zagt und säumt. Was kann dem Stamm emanzipieren frommen, der nie vom Schacher sich emanzipiert? Was ihr ihm schenken wollt, hat er sich längst genommen, dieweil ihr um Prinzipien disputiert. Wo ihr fasst, ihr werdet Juden fassen, all überall das Lieblingsvolk des Herrn. Geht, sperrt sie wieder in die alten Gassen, ehe sie euch in ein Christenviertel sperren. Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters, 1841. Hoffmann von Fallersleben, geboren 1798, gestorben 1874. An Israel: Du raubest unter unseren Füßen uns unser deutsches Vaterland. Ist das dein Leiden, das dein Büßen, das deines offenen Grabes Rand? O Israel, von Gott gekehret, hast du dich selbst zum Gott gemacht und bist durch diesen Gott belehret auf Wucher, Lug und Trug bedacht. Willst du von diesem Gott nicht lassen, nie öffne Deutschland dir sein Ohr. Willst du nicht deine Knechtschaft hassen, nie ziehst du durch der Freiheit Tor. Und politische Lieder, 1840 bis 41. Karl Reinhold Sturm, geboren 1816. Der Charakter des jüdischen Volkes, die Volkseigentümlichkeit desselben, ist dem Germanen eine fremde und vielfach unangenehm berührende. Die Sucht nach Erwerb, die viele beherrscht, der Wucher, den viele betreiben und mit dem ganzen Landstrich ausgesaugt worden sind, das arrogante, zudringliche Wesen, was Einzelnen in auffallender Weise eigen ist, der alles zersetzende, nichts verschonende Witz, diese sind es, um deren Willen sich viele von den Juden abwenden. Friedrich Hebbel, geboren 1813, gestorben 1863. Die Emanzipation der Juden unter den Bedingungen, die die Juden vorschreiben, würde im weiteren geschichtlichen Verlauf zu einer Krise führen, welche die Emanzipation der Christen notwendig machte. 1842. Die Juden wollen ins gelobte Land, sie wollen emanzipiert werden. Aber ich dächte, die Gesetzgeber machten es wie Moses, der sie so lange in der Wüste zurückbehielt, bis sie die Fleischtöpfe Ägyptens vergessen hatten, das heißt, bis ein neues Geschlecht da war. 1847. Aus den Tagebüchern Friedrich Hebbels von 1842 und 1847 unter Ethisches, Seite 275.